Kapitel 3, Übung A 35. Lesen und hören Sie den folgenden Text. Lotto-Millionär unbekannt. In der ersten Januarwoche 2004 gewann ein unbekannter Mann mit 6 richtigen Zahlen im Spiel 6 aus 49 9,1 Millionen Euro. Er hatte die Zahlen in der Zeitung gelesen und wusste, er war jetzt Millionär. Aber, und das ist unglaublich, erst 10 Wochen später meldete er sich bei der Lottozentrale. Und stellen Sie sich die Überraschung bei der Lottozentrale vor. Der neue Lotto-Millionär wollte das Geld nicht haben. Er wollte kein Leben in Saus und Braus führen. Der Gewinner spendete die gesamten 9,1 Millionen Euro für soziale Zwecke. In ganz Lotto-Deutschland gab es das noch nie. So etwas habe ich noch nicht erlebt, meinte ein Angestellter der Lottozentrale. Viele Gewinner sagen, sie wollen mit dem Geld auch etwas Gutes tun. Aber nur ganz wenige Gewinner tun es wirklich. Einen kompletten Gewinn hat noch niemand gespendet. Natürlich interessierten sich Nachrichtensender und Boulevardmagazine für diesen unbekannten Mann und wollten über ihn berichten. Doch der Gewinner möchte anonym bleiben. Die Lottozentrale hat den Namen bis heute nicht bekannt gegeben. Der Mann aus Dortmund geht weiter jeden Tag zur Arbeit, hat ein Haus, ein schönes Auto und lebt ganz unauffällig in seiner vertrauten Umgebung.